des Penners direkt aus dem Kabellager auf der Messe. Gebt euch das Machermusik-Mixtape von meinem Bruder BK, gemixt von DJ MI. Viel Spaß damit, ich muss jetzt noch ein bisschen mal losanieren. Ist alles egal, alles macht sich verrückt wegen der Kohle, verrückt wegen dem Frau, verrückt mir ist es alles egal, als wäre das alles so wichtig, mach dir nur alles richtig, auf die Sorgen verzicht ich. Mir ist alles egal, ich muss nicht alles besitzen, was die haben, vergiss, was andere sagen, es ist so. Mir ist es alles egal, die lassen sich graue Haare stehen, doch ich steh nicht drauf, wenn's dir was bringt, ey, dann reg dich auf. Mir ist alles egal, ich hab heute keinen Bock zu arbeiten, erzähl dem Doc von ein paar Krankheitsanzeichen, nicht lass mich krank schreiben, chill mich auf die Couch. Bau, Telefon ist auf, laut, los, schau, so geht's. Keiner kann mir was nachweisen. Briefe lass ich zu, wie es Assis tun, ab und zu. Komm ne Pause von dieser Kacke, gut, Klappe zu. Kohle kommt doch sowieso, klar könnte ich mich auch arbeiten. Doch wer will sick für das bisschen Kohle schon tot arbeiten? Ich? Nein, ich nicht, fick die alle, doch mich nicht. Treff auf Johnny beim Doc und auch Johnny macht alles richtig. Ey, ey, diese Affen lassen alles mit sich machen, la. Ich sag, es gibt unter Affen auf Lackaffen lag, R.O. Potter. Die legen viel zu viel Wert auf Schotter. Ne freie Zeit ist mir viel wertvoller. Treff mich im Studio mit Slavi und Julio. Meine Augen blumio, kaputt doch. Mir ist alles egal. Alles macht sich verrückt wegen der Kohle, verrückt wegen den Frauen, verrückt. Mir ist es alles egal, als wäre das alles so wichtig, mach dir nur alles richtig, auf die Sorgen verzicht ich. Mir ist alles egal, ich muss nicht alles besitzen, was die haben. Vergiss, was andere sagen, es ist so. Mir ist es alles egal, die lassen sich graue Haare stehen, doch ich steh nicht drauf. Wenn's dir was bringt, ey, dann reg dich auf. Mir ist alles egal, ich hab kein Bock auf Weiber. Sie fängt an, mich runter zu machen und dumm zu quatschen. Halt dein Maul, geh weiter. Du kriegst nix auf die Reihe. Klar, Mann, ihre Freundin mischt sich ein und labert. Ich sag, fick die beide. Gibt es 1000 Gründe, dann auch 1000 Wege. Gibt es 1000 Typen, such dir einen aus von denen, dann bin ich fein raus. Ich muss mir den Stress nicht geben, verstehst du mich? Wenn du mich so hast, warum gehst du nicht weg? Und ich chiller, fett, riller, piller. Steck dir diese Mädchen mal fest in deinen Hintern, Zäpfchen, ja so ähnlich. Mädchen, ich bin nicht nämlich. Glaubst du wirklich, ich dreh und beweg mich nach deinem Befehl? Es ist nett, so wie es scheint. Ich check schon, was du meinst. Du denkst, du hast recht, du bist Chef. Bei mir daheim ist korrekt. Nur wird mir vieles momentan zu normal. Es muss sich etwas ändern, drum tu ich, als wär mir alles egal. Alles macht sich verrückt wegen der Kohle, verrückt wegen den Frauen, verrückt. Mir ist es alles egal, als wäre das alles so wichtig, mach dir nur alles richtig, auf die Sorgen verzicht ich. Mir ist alles egal, ich muss nicht alles besitzen, was die haben. Vergiss, was andere sagen, es ist so. Mir ist es alles egal, die lassen sich graue Haare stehen, doch ich steh nicht drauf. Wenn's dir was bringt, ey, dann reg dich auf. Mir ist alles egal. Yeah, Dirty Dasmo, oder ne, Paul Blaze. Was scheißegal, wer den Beat gemacht hat. Mir ist es alles egal, ehrlich gesagt, mir ist gerade alles egal. Ey, gib mal den Jägermeister. Mir ist alles egal. Hol mal aus dem Kühlschrank, wir feiern hier 2013, ihr wisst Bescheid. Mir ist es alles egal. Jeden Tag wie Silvester, weißt du warum? Ey, mir ist alles egal.